Für Nachrichten und Kommentare galt das Prinzip »Never tell a lie«. Aber nicht alles, was berichtenswert gewesen wäre, musste auch berichtet werden. Die Auswahl der Nachrichten wurde von strategischen Überlegungen geleitet. Das Programm bestand zum überwiegenden Teil aus Übernahmen von der ebenfalls regierungsoffiziellen Stimme Amerikas. Daneben wurden aber auch verschiedene Reihen selbst produziert. Für Arbeiter, Frauen und vor allem für die Soldaten der Wehrmacht, die zum Überlaufen aufgefordert wurden. Oft von ihren ehemaligen Kameraden, die in Kriegsgefangenschaft geraten waren. Liebe Kameraden, ich bin ein deutscher Soldat, der sich jetzt in alliierter Kriegsgefangenschaft befindet. Ich möchte heute die Gelegenheit benutzen, um euch von hier aus die Wahrheit zu sagen. Im Monat Juli wurde ich von einer amerikanischen Einheit gefangen genommen. Vor meiner Gefangennahme gehörte ich einer SS-Division an, einer Division, welche sich zum größten Teile aus Kindern und halben Greisen zusammensetzt. Ich selbst bin erst 18 Jahre alt und kann auch gar nicht behaupten, dass ich mich schon einmal als ein richtiger Soldat betrachtet habe, zumal ich nicht freiwillig zur SS kam, sondern zum Eintritt in diese sogenannte Elitetruppe gezwungen wurde. Dann fing das Lügen ja an. Zu einem Kurs für den Streifendienst der HJ wurden wir einberufen und erfuhren hierbei zu unserem größten Erstaunen, dass es sich gar nicht um einen solchen handelte, sondern dass man Freiwillige für die SS suchte. Von 90 der anwesenden Jungen meldeten sich nur 3. Die übrigen, darunter auch ich, wurden einfach größenmäßig ausgesucht und den übrigen beigestellt. Ihr könnt euch mein Erstaunen und das meiner lieben Eltern vorstellen, als ich meinen Einberufungsbefehl erhielt, der auf den Kriegsfreiwilligen der Waffen-SS so und so adressiert war. Welche Auseinandersetzungen hatte ich da mit meinem Vater, welcher mir nicht glauben wollte, dass ich von diesem Schwindelmanöver überhaupt nichts wusste. Ich bin ja bestimmt kein Nazi. Ich habe dazu auch gar keinen Grund. Hat man mir doch meinen Vater, welcher in einer Versammlung seine Meinung über Hitler aussprach, fürsorglich in ein Konzentrationslager gebracht, von dort er erst nach einigen Jahren wiederkam, nachdem er körperliche Züchtigungen und eine erstklassige Abmagerungskur über sich ergehen lassen musste. Als ein gebrochener, kranker und somit arbeitsunfähiger Mann kehrte er zurück. Was die Behandlung in den amerikanischen Lagern angeht, musste ich schon wiederholt die Feststellung machen, dass die Nazis uns schändlich belogen haben. Ich wünsche nur, dass noch recht viele von euch, liebe Kameraden, das Glück, jawohl, das Glück haben werden, in Gefangenschaft und somit zu uns, euren Kameraden, zu kommen. Hier gibt es dann auch keinen Unterschied mehr zwischen SS und Wehrmacht. Nein, wir werden alle gleich anständig behandelt. Bei Betrachtung der augenblicklichen Ereignisse an der Front und in der Heimat müsst ihr ja selbst zur Überzeugung kommen, dass alles Blutvergießen und Opfer zwecklos ist, dass dies alles letzten Endes nur dazu dient, das Ende des Krieges noch weiter hinauszuschieben. Der Krieg ist schon heute verloren. Darum macht auch ihr Schluss mit dem Kriege.